Zu Gast auf Radio Marabu, liebe Schlagerfreunde und Schlagerfreundinnen, Dirk Michaelis. Problem, das Interview haben wir vor Corona aufgenommen. Man kann nicht mehr allzu viel davon verwenden. Dennoch gibt es ein wunderbares Album-Special zu seinem, ja immerhin noch aktuellen Album, Mir gehören, erschienen bereits 2018. Jetzt gehen wir erstmal los mit Karussell und Dirk Michaelis. 30 Minuten nonstop Marabu. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Check it out. Jetzt auf Radio Marabu. Immer.

ist Radio Marabu und Quatsch. Hallo, hier ist Dirk Michaelis zu Gast bei Radio Marabu und der Gastgeber heißt Marcel Fischer. Der Abendhimmel fällt aufs Meer, rote Wellen rollen an Land. Ein Fischer zieht sein schweres Boot auf den menschenleeren Strand. Haut auf Haut, deine Haare tanzen über mir. Herz auf Herz, weiße Vögel tanzen über dir. Lass uns tanzen wie der Staub im Wind, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Tanzen bis der letzte Schrei in die Brandung fällt. Riesenvögel fliegen tief, die Schatten sehen wie Kreuze aus. Lass deine Haare auf mich fallen, mach uns ein Versteck daraus. Haut auf Haut, ein Gefühl, das bis zum Himmel reicht. Herz auf Herz, bitte nimm mir diese Traurigkeit. Lass uns tanzen wie der Staub im Wind, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Tanzen bis der letzte Schrei in die Brandung fällt. Vögel tanzen über dir. Haut auf Haut, ein Gefühl, das bis zum Himmel reicht. Herz auf Herz, bitte nimm mir diese Traurigkeit. Haut auf Haut. Marabou. Europe's all

Gottes Kinder brauchen Wanderschuh. Alles läuft von allein. Gute Menschen lesen gern ein Buch und ihr Gewissen ist rein. Ich hör dich lachen, mein Gewissen ist rein. Gottes Kinder waren am Morgen schon einmal rund um die Welt. Wer Träume will, der muss träumen wollen. Egal was du mir erzählst, ich hör dich lachen. Egal was du mir erzählst, meine Augen sind ein Hologramm. Du rinnst mir wie Wasser durch die Hand. Heute Nacht will ich dein Lover sein, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gottes Kinder schütten gern zum Spaß Öl ins Feuer, Wasser in ein Glas. Ein scheues Lächeln, das kennt keinen Feind. Lächel mir die Mauern ein. Rück dein Leben in ein schönes Licht. Es ist gut so, wie es ist. Gönn dir einen Aderlass. Gottes Kinder brauchen das. Meine Augen sind ein Hologramm. Du rinnst mir wie Wasser durch die Hand. Heute Nacht will ich dein Lover sein. Wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Meine Augen sind ein Hologramm. Rinnst mir wie Wasser durch die Hand. Heute Nacht will ich dein Lover sein. Wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. So kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt. Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, darf niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Michaelis Solo hier zum Schluss mit einem Titel von Bettina Wegener, Kinder. Gleich das Internet. Sommer, Herbst, Winter und Neues für den Frühling. Ich bin Cat Henschelmann und begleite die Marabu-Hörer durch das Jahr. Stimme und Geige durch die Jahreszeiten mit Cat Henschelmann auf Radio Marabu. Lord Litter für Radio Marabu 2020. Die Sommershow. Don't you know, your body's full of stars. Don't you know, birds swoop beneath your skin. Don't you know, lions roaring in your bones. Aus England, Body Full of Stars, die wiederaufgelegte Funky Alphabets Soup. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Summer Radio Marabu. Summer Radio Marabu. Alternative Radio Marabu. An meiner Seite Dirk Michaelis. Wir haben im letzten Jahr ein schönes Hallo. Lied, ein schönes Lied von dir gespielt. Und jetzt treffen wir uns dazu. Ich möchte mir gehören, so ähnlich heißt das. Ich möchte mir gehören, ja, richtig. Wer ging dir denn auf die Nerven? Naja, das ist natürlich der Stress des Alltags, der ab und an dazu führt, dass man nicht wirklich das Gefühl hat, noch sein ganz eigener Herr zu sein. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie bei all dem Stress und all den Terminen, die man rundherum hat, von morgens bis abends, inklusive Kinder oder Enkel, dass man dann irgendwann in den Sessel sackt und sich selbst ganz doll wünscht, einmal nur für sich selbst da sein zu können. Also ich möchte mir gehören, ist dann eigentlich auch schon fast ein glorifizierter Wunsch in den Himmel. Wir spielen es jetzt erstmal und hören uns dann gleich wieder. Ob das leicht zu machen wär, wie der Mars und das Meer auf die eigene Stimme hören. Mir gehören. Ich möchte mir gehören, einmal ganz in mir selber ruhen. Es soll mich einmal niemand stören, den eigenen Herzgesang zu hören. Mir gehören. Ich möchte mir gehören, und das mal nicht in Frage stellen, für eine kleine Ewigkeit und kein falsches Wort darf stören. Mir gehören. Michaelis, 30 Jahre Mauerfall. 30 Jahre Mauerfall, ja, naja, klar. Irgendwann haben viele Menschen in der DDR entschieden, dass, als ich fortging, auch sehr gut zum Soundtrack des Mauerfalls passt. Und dadurch ist natürlich da ein großes Interesse, das vom Original zu hören. Und da stehe ich natürlich zur Verfügung. Hast du einen Kommentar zu 30 Jahren? Naja, ich würde sagen, lass uns nicht aufhören, neugierig aufeinander zu sein. Oder lass uns wieder beginnen, neugierig aufeinander zu sein. Bisher kehren wir ja doch etwas leichtfertig nur die Dinge hervor, die wir voneinander nicht verstehen. Vielleicht könnten wir einfach aufeinander zugehen und auch über die Dinge schmunzeln, über die Macken, die jeweils der andere hat. Das Lied, als ich fortbin, ist ja viel älter gewesen, war ein Text von Gisela Steinecker. Die läuft bei uns übrigens bei Radio Marabu mit ihren aktuellen Texten zu Jürgen Walter. Der hat nämlich eine neue Platte mit ihr gemacht. Das ist auch sehr, sehr schön, ein freches Lied. Der Präsident läuft bei uns gerade rauf und runter. Aber ich habe noch einen, du hast gerade was Schönes gesagt und ich will auch eine kleine Erinnerung machen. Ich war ja Schallplattenunterhalter vor 1989, Nachwuchs-Schallplattenunterhalter, und ich weiß, du hast gerne Pionierdiskos mitgemacht. Karussell warst du da viel dabei. Hast du da eine Erinnerung? Ist mal was ganz anderes. Naja, Pionierdisco war das nicht. Das war eine Konzertreihe, die nannte sich Prominente und Talente. Hat überhaupt nichts mit Pionieren zu tun, sondern mit Kinderferien. Kinder. Und da wurden also verschiedene Kinder gesucht, die das Lied sich raufgedrückt haben. Kleine Frauen. Und die Gewinner in diesen Ferienspielen, die haben dann mit uns zusammen diesen Song gesungen. Und mit Kindern gerne zusammengearbeitet? Ja, immer, weil Kinder sind neugierig und unbefangen und das geht leider irgendwann flöten, wenn man erwachsen wird. Aber ich plädiere dafür,

Madonna, dabei sind sie 13. Sie lächeln dich an wie Kind, doch du weißt nie genau, was sie im Schilde führen. Die kleinen Frauen. Und sie fühlen sich dabei wie Sünder. Und dann eilen sie nach Haus, ziehen die schicken Kleider aus. Und dann gehen sie ins Bett wie Kinder. Sie lächeln dich an wie Kind, doch du weißt nie genau, was sie im Schilde führen. Doch du weißt nie genau. Karussell mit kleine Frauen. Dirk Michael ist zu Gast auf Radio Marabu. In der kommenden Stunde stellt er Stück für Stück sein Album vor. Jetzt hören wir die kleine weiße Friedenszaube Nummer 1 der Radio Marabu Playlist. Alle Menschen. Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt. Dirk Michaelis, in der nächsten Stunde das aktuelle Album Mir gehören. Und jetzt Seelenverwandt. Genau, was du bestellst, und wenn's dir mal nicht gut geht, bin ich es, der dir fehlt. Ich weiß alles. Ich weiß alles über dich.